wieder. Sing ich die Liebeslieder von Kampf ohne Verlierer. Und du hörst mir zu. Immer wieder verklingen die Liebeslieder. Ich weiß, du bist ein Sieger. Immer wieder.